Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Vinylrevue im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Cocker, anno 1971 mit satten 4 Minuten, ganz ohne Akkordwechsel. Ein prima Riff und viel Energie sind ja auch erst einmal genug. Im Mai 71 erschien diese Single von Joe Cocker, High Time We Went. Auch die nächste Platte dreht sich hier mit 45 Umdrehungen auf dem Plattenteller, eine Single auf dem Atlantic Label aus dem Jahr 1969. Conley war 18 Jahre alt, als er von Otis Redding entdeckt wurde. Er sang damals noch bei den Corvettes und das war 1965. Otis Redding betätigte sich dann als Conleys Produzent und schrieb auch einige Songs für ihn. Im Frühjahr 67 hatte Conley dann seinen größten Hit Sweet Soul Music. Arthur Conley ging auch mit auf die legendäre Europa-Tournee, die im selben Jahr die Größen der Labels Stax und Volt nach Europa brachte. Sweet Soul Music blieb zwar sein einziger großer Hit, aber es gibt eine Menge Aufnahmen mit ihm, die zeigen, dass er mehr zu bieten hatte. Gerade eben war eine Arthur Conley-Single aus dem Jahr 1968 zu hören, Funky Street. Davor gab es die A-Seite einer Single von den Sweet Inspirations aus dem Jahr 69, Crying in the Rain. Das Gesangsquartett hatte schon 6 Jahre als Background-Chor bei ungezählten Plattenproduktionen gearbeitet, manchmal bis zu 3 Sessions am Tag, als sie 1967 den Namen Sweet Inspirations annahmen und eigene Platten veröffentlichten. Parallel dazu arbeiteten sie aber weiterhin als Background-Sängerinnen. Sie wurden zum Beispiel oft von Aretha Franklin engagiert. Die bekannteste der 4 Sweet Inspirations ist wohl Sissy Houston, die Mutter von Whitney. Myrna Smith, Sylvia Shamwell und Estelle Brown trugen aber auch ihren Teil zur Magie der Sweet Inspirations bei. Hier ist die B-Seite von Crying in the Rain, Every Day Will Be Like a Holiday, ein Song von Booker T. Jones und William Bell. Every day will be like a holiday. One more thing. You got me running. Das war noch einmal eine doppelte Portion Soul von den Sweet Inspirations und Arthur Conley. Arthur Conley zelebrierte eine bekannte Rhythm and Blues Nummer von Jimmy Reed, Baby What You Want Me To Do, und davor sangen The Sweet Inspirations Every Day Will Be Like a Holiday von Booker T. Jones und William Bell. Hier ist ein Song aus einer anderen Songschmiede des Soul, die stand in Detroit und lieferte Song auf Song für diverse Motown-Stars. Holland Dozier Holland heißen die Autoren. Der Rhythmus des Songs basiert auf dem immergrünen Bo Diddley Beat und populär wurde der Song in der Interpretation von Marvin Gaye Ende 1964. Baby, don't you do it. Oh, baby, don't you do it. Don't do it, baby. Don't break my heart. Please don't do it. Shoot your right hand out. Good!